der hohen Priester stund unter ihnen auf und fragete Jesu und sprach: Antwortest du nicht zu dem, was diese widerlich zeugen?